ATMB, wollen wir mal Bio anrufen? Ja, okay, ich spiel mal die Nummer. Und geht er ran? Mal schauen. Hallo, Universal? Die Augen auf, Blick in den Sternenhimmel. Guck, was dir die Sterne sagen. Sie sagen, du läufst beschissen. Ich komm mit 10 Bars, freeze auf dein Kiez. Danach halten leider alle deine Fans zu mir. B.O., das ist Fakt und das bleibt so. Wenn ich komme, heißt es für dich halt zum Beinbruch. Was für mich heißt, keine Konkurrenz mehr. Deine dummen Lines, sie sind nicht mein Cent wert. Und das ist die Realität. Keiner, der meint, der wäre der beste Rapper, wird doch nicht gesigned. Das heißt für dich Schluss aus und Ende. Das ist sowas wie das Spiel mit den eigenen Rap. Yeah, denn du weißt ja selber nicht, was du rappst. Du denkst ja immer noch, du wärst ja sowas von fresh. Das ist ein Irrtum, das ist nicht so. Und wer ist jetzt der Beste hier in G-Town? Das war ein Fehler, gegen Afrika anzutreten, das muss wehtun. Glaub mir, wenn ich sage, du bist schlecht, dann meine ich das auch so, du dummer Kerl. Was ist? Mein Partner ist der Schlechte, es ist schon komisch, dass du sagst Universal. Mann, du bist kein Rapper, okay, du bist es auch, pardon. Ich hab mich nur so schwer getan, weil von einem Text aufs kein Sinn kommt. Es ist schon komisch, dass du behauptest, du wärst der Beste. Okay, auf dem Dorf, doch TMB kann besser rappen. Und deine Texte sind so leer und ich merke, deine Texte versuchen nur die Hörer zu schmerzen. Keiner nimmt die Krone von TMB weg, du bist nicht der beste MC. TMB rappt tausendmal besser als ihr. Wenn TMB rappt tausendmal besser, dann bin ich tausendmal besser als ihr. B.O., das war ein Fehler, gegen APK anzutreten, das muss wehtun. Glaub mir, wenn ich sage, du bist schlechter, meine ich das auch so, du dummer Keck.